Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Vortragsreihe zur EU-Krise und Krise der EU. Heute haben wir Karl Pfeiffer eingeladen. Er ist Journalist aus Wien, beschäftigte sich seit vielen, vielen Jahren mit Ungarn, mit Diskriminierung in Ungarn, schrieb auch für ungarische Zeitungen, sowie auch für österreichische und israelische Medien und hat die Ehre, mehrmals, viermal, glaube ich, auch aus Ungarn ausgewiesen worden zu sein, als kritischer Journalist in der Kaderzeit. Und spricht auch Ungarisch, das heißt, er ist auf jeden Fall mit den ungarischen Diskursen und mit den ungarischen Medien vertraut und auch darin wahrscheinlich einer der Menschen, die sich am besten damit auskennen. Ja, also deswegen zum Thema völkisches Krisenmanagement in Ungarn haben wir keinen besseren Autor finden können oder keinen besseren Referenten als Karl Pfeiffer. Und das ist auch für uns als Referat Politische Bildung eine große Freude, ihn heute begrüßen zu dürfen mit seinem Vortrag, den er für uns extra angepasst hat. Ich hoffe, das genügt dir als Ankündigung und als Vorstellung über deine ganzen anderen Stationen in deinem Leben wirst du sicherlich vielleicht ein bisschen selber eingehen. Dann, wenn du soweit bist, würde ich dir gerne das Wort übergeben. Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung in diese schöne Stadt, in die ich gerne komme. Dann möchte ich sagen, eine Frage, die immer kommt bei meinen Vorträgen, soll man denn nach Ungarn fahren? Und diese Frage kann ich eindeutig bejahen. Man soll fahren. Was immer das Land, was immer ich jetzt vortragen werde, das ist sehr kritisch, aber man soll sich nicht abstrecken lassen, man soll fahren. Die zweite Frage, die ich immer wiederum erfahre und die immer wiederum kommt, ja, wir sitzen doch selbst in Österreich, in Deutschland im Glashaus, wir haben doch selbst diese Probleme, warum spreche ich über Ungarn? Und da kann ich also mit ruhigem Gewissen antworten, es stimmt, dass wir diese Probleme haben, aber wir haben diese Probleme anders. Es gibt weder in Österreich noch in Deutschland eine Regierung, die völkische Gedanken verbreitet oder die wirklich ein völkisches Krisenmanagement betreibt. So wie das hier richtig getitelt wurde von den Einladern. Ich finde, der Titel ist herrlich, weil in der Regel wird von mir verlangt, über Ungarn auf dem Weg zum autoritären Staat zu sprechen, was ich nicht glaube, weil autoritärer Staat, das Wort autoritär kommt von Autorität. Und ich glaube, die jetzige Regierung und auch ihr Chef haben jede Autorität in einem Teil der ungarischen Gesellschaft verloren. Nicht in der gesamten Gesellschaft. In der Regel beginne ich mit, gehe ich chronologisch vor, ab Ersten Weltkrieg. Hier werde ich das nicht so tun, sondern ich gebe Ihnen ein Beispiel völkischer wie völkische Ideologie in der Praxis ausschaut, in Regierungsnähe. Und das Beispiel ist aus dem Jahr 2013. Und ich fange sofort an. Den Hintergrund zu verstehen, Viktor Orbáns Freund, Gábor Szélesi, hat also ein rechtsextremes, antisemitisches, rassistisches Fernsehen gegründet und auch eine Tageszeitung. Und da sehen Sie also im Bild den stellvertretenden Vorsitzenden des ungarischen Parlaments, Fidesz, also von der Regierungspartei, Sándor Lajos, den Regierungschef Viktor Orbán und diesen Multimillionär Gábor Szélesi. Orbáns alter Freund ist, wie die Presse titelte, die Wiener Presse, der Fäkal-Antisemit Joel Bayer, ein Journalist. Sie sehen den Joel Bayer, er liest die Zeitung und neben ihm sitzt Orbán. Und das war also praktisch ein paar Wochen, nachdem er diesen antisemitischen Artikel geschrieben hat. Und zwar, das ist schon einmalig, aus Ungarn strömt Gestank, schreibt irgendein auf den Namen Cohen hörendes, stinkendes Exkrement von irgendwo in England, Cohen und Cohn-Bendit. Also da ist Daniel Cohn-Bendit ist gemeint und Schiff, der Pianist Andrea Schiff. Dann beklagt er, dass nicht genug Linke ermordet worden sind 1919. Leider gelang es nicht, alle bis zum Hals im Wald von Orgovan zu verscharren. Und eben ein paar Wochen später lässt sich der Regierungschef mit diesem Journalisten fotografieren. Das ist der Unterschied zu Deutschland und zu Österreich zum Beispiel. Das war jetzt voriges Jahr wiederum. Sie feiern jedes Jahr den Geburtstag der Fidesz. Sie sehen, der dritte hier ist Viktor Orban und hier ist Bayern. Und jetzt komme ich schon zu diesem Artikel. Am 5.1., also vor zwei Wochen oder drei Wochen, gab es in der Silvesternacht eine lebensgefährliche Verletzung von zwei Sportlern. Und er schrieb in Maja Hirlap, also verlangte eigentlich eine Endlösung. Sie sollen nicht existieren, diese. Der Großteil der Zigeuner ist zum Zusammenleben nicht geeignet unter Menschen zu leben. Diese Zigeuner sind Tiere und benehmen sich wie Tiere. Und dann geht dann so weiter und jetzt kommt es, ich will das alles, wer dann die Zitate braucht, der bekommt sie von den Studenten, ich lasse das hier. Er geht los auf den idiotischen, politischen, korrekten Teil der westlichen Welt und resümiert dann, dass diesen Leuten keine Wertschätzung und keine Menschenwürde zusteht. Sie sollen nicht existieren, die Tiere, nirgendwie. Das muss man lösen, aber sofort und mit allen Mitteln. So Joel Bayer im Maja Hirlap am 5. Januar. So, ich gehe aber da zurück. Es gab eine antifaschistische Demonstration vor dem Haus von Fidesz und die haben also einfach ein Riesenposter angebracht und zwar steht nicht auf der Seite der Mörder, also die Antifaschisten, wenn sie gegen so einen Rassismus demonstrieren, stehen sie auf der Seite der Mörder. Und hört nicht auf Ron Werber. Ron Werber ist ein israelischer Public Relations Berater, der die sozialistische Partei beraten tut. Aber diese Demonstration wurde nicht von der sozialistischen Partei, sondern von einer anderen Partei organisiert. Er hat nichts zu dieser Demonstration gesagt. Also hier kommt es nur darauf an, sozusagen zusammenzubringen. Das hört nicht, also Juden sind schuld, wenn man die heutige Regierung kritisiert. Und jetzt ein historischer Einblick, also die Endlösung, wobei ich nicht behaupte, dass heute eine Endlösung der Roma-Frage in Ungarn in Sicht ist. Das ist ja auch eine ganz andere internationale Lage. Aber man muss wissen, auch damals, 1942, schreibt die Christliche Politische Tageszeitung in Győr, es gibt keine andere Endlösung als die Aussiedlung der 800.000 Juden. Das ist 1942. Wir kommen noch auf diese Geschichte zurück. So, am 13.01. demonstrierten Antifaschisten vor der Fidesz-Zentrale und da war dieser Poster, stellt euch nicht auf die Seite der Mörder, hört nicht auf Ron Werber. Womit sich Fidesz mit einem antisemitischen Untergriff auf die Seite des rassistischen Hetzers Bayer stellt. Hier sehen Sie einen methodistischen Pfarrer, der gegen diesen Rassismus eine Rede hält. Übrigens ein Pfarrer, der unter der Kaderzeit wurde seine Kirche nicht, also er durfte nicht in der Kirche predigen, er predigte damals auf der Straße und jetzt hat die Regierung nicht seine Glaubensgemeinschaft anerkannt. Also gewisse Sachen gehen weiter. So, stellt euch nicht auf die Seite der Mörder, dort stehen wir, das ist eine Satire, Ungarn haben immer ein satirisches Gemüt und das haben irgendwelche Satiriker hingestellt und das bezieht sich natürlich darauf, dass im letzten Sommer Ungarn einen Axtmörder nach Baku entließ, wo er mit Ehren empfangen wurde. Dieser Mann war Offizier, ein NATO-Offizier, der auf einen Englischkurs nach Budapest kam, die wurden alle untergebracht, da war auch ein armenischer Offizier, der hat sich eine Axt gekauft, in Budapest in einem Geschäft und am nächsten Abend ging er in den Raum des armenischen Offiziers und hat ihn mit 16 Hieben getötet. Er bekam lebenslänglich. Nach knapp 8 Jahren hat Orban persönlich den Entschluss gefasst, den lebenslang verurteilten Mörder nach Aserbaidschan reisen zu lassen. Armenien brach die Beziehungen zu Ungarn ab. So, und jetzt kommt der chronologische Teil. Ich versuche Ihnen auch den historischen Hintergrund zu erklären. In der österreichisch-ungarischen Monarchie gab es die ungarische Reichshilfe, die sehen Sie in diesen schwarzen Grenzen. Und Sie sehen die ethnische Landkarte mit Ausnahme Kroatien, das ist nicht drinnen. Aber sogar da waren die Ungarn, rot sind die Ungarn, waren in der Minderheit. Wenn nicht die 6% Juden, dann wären die ethnischen Ungarn in der österreichisch-ungarischen Monarchie, also in der ungarischen Reichshilfe, in der Minderheit gewesen. Und sie brauchten also die Juden, um mal ethnisch sozusagen, dass sie die Mehrheit sind. Zweitens, dass ein Element im aufstrebenden Kapitalismus eine Rolle gespielt hat und in der Kultur auch natürlich in Ungarn. Und damals war auch Ungarn ein liberaler Staat, der eigentlich, es gab antisemitische Ausschreitungen, aber die Regierung war strikt dagegen. Und wir werden das gleich sehen, wie sich das geändert hat. Trianon. Im Ersten Weltkrieg hat Österreich-Ungarn verloren. Am 4. Juni 1920 unterzeichnete der Außenminister des Horthy-Regimes den Friedensvertrag von Trianon. Das ist parallel zu Versailles und zu Saint-Germain. Als Ergebnis verblieb Ungarn 32,6% des Vorkriegsterritoriums und 41,6% der Einwohner. Jetzt muss ich aber etwas erklären, was wichtig ist. Es gab ungarische Minderheiten, die draußen geblieben sind. Und in diesen ungarischen Minderheiten waren ja viele, also Leute, die in der ungarischen Verwaltung gearbeitet haben. Und die konnten nicht die Sprachen der Nachfolgestaaten. Sie konnten nicht Tschechisch, sie konnten nicht Slowakisch, die meisten konnten nicht Rumänisch und auch nicht Serbisch. Und viele von ihnen sind ganz ohne ihr Eigentum und ohne alles nach Ungarn geflüchtet und wurden jahrelang in Waggons untergebracht in Budapest. Und diese Leute hatten eine schwere Enttäuschung, weil sie, die Demokratie hat nicht so funktioniert, also die Selbstbestimmung war nicht ideal. Es blieben ja Gebiete, die ungarisch waren, außerhalb dieser Grenzen. Und sie waren dann eine leichte Beute in der Zwischenkriegszeit schon für die Rechtsextremen und auch für antisemitische Strömungen. Andererseits die Slowaken, Rumänen, Serben, Kroaten, Slowenen und Burgenländer empfanden es als Befreiung, in ihrem eigenen Staat leben zu können. Also Sie sehen, die Sache, Trianon hat eigentlich zwei Seiten. Eine Seite, die positiv ist für die ehemaligen Minderheiten, aber auch eine Seite, die für Ungarn katastrophal ist. Das muss man sehen, das muss man verstehen, wenn man auch, das geht bis heute, wenn man das heutige Ungarn verstehen will. Das ist das heutige Ungarn innerhalb der roten Grenze und dann sehen Sie, straffiert sehen Sie den ersten Wiener Schiedsspruch. Es gab 1938 einen in Wien, also schon unter nationalsozialistischer Herrschaft, wurde ein Teil der Slowakei Ungarn zugeteilt. Dann wurde ein Teil von Rumänien, ich hoffe ich komme, ja, wurde auch Ungarn zugeteilt. Und das konnte aber Ungarn nur haben, weil es mit den Achsenmächten zusammenging. Das Horthy-Regime. Also hier sehen Sie Horthy mit Hitler. Am Anfang Horthy, der kein Nazi war, also das war er nicht, der war nicht einmal Faschist, der reitete am 16. November 19 in Budapest ein, um den Sündenpfuhl Budapest also auszutrocknen. Es gab also einen weißen Terror, zuerst gab es einen roten Terror unter der Räterepublik, die nur 133 Tage dauerte. Der forderte ein paar hundert Opfer. Der weiße Terror forderte ein paar tausend Opfer. Und da wurde, also da gab es gegen Juden, Kommunisten und Sozialisten. Und bereits 1920, das ist jetzt sehr wichtig, ich komme auch zurück darauf, wurde das Numerus Clausus Gesetz für jüdische Studenten eingeführt. Das heißt, man sagte, Juden sind, was nicht der Fall war, Juden sind eine Minderheit, schon 1920, und sie dürfen nur, sie sind 6% oder, und dann dürfen nur 6% an den Universitäten studieren. Dann gab es natürlich eine große Sympathie für die faschistischen Staaten von Seiten Horthy und seiner Partei und seiner Leute, also aber sie, und dann kam es auch zum Bündnis mit Hitler, um die Grenzen zu ändern. Ich habe gesagt, das war dieser Revisionismus. Und schon vor der deutschen Besatzung, und das ist wichtig zu wissen, die deutsche Besatzung erfolgte 1944 am 19. März. Und schon im Sommer 1941 gab es ein Massaker von ungefähr 18.000 ungarische und ausländische Juden, wurden deportiert von Ungarn nach Kamenez-Podolsk, wo sie von der Waffen-SS, von ukrainischen Helfern und von Ungarn ermordet worden sind. Dann gab es ein Pogrom Anfang 1942 in Novi Sad, heute in Serbien, wo also zur Hälfte wurden Serben massakriert, zur Hälfte Juden, ungefähr 1500 Opfer. Und es gab die Behandlung der hauptsächlich Juden, aber auch Linke, die in Arbeitsbataillonen zusammengefasst worden sind, in die Ukraine geschickt worden sind und dort hauptsächlich auf den Minenfeldern umkamen. Und da sind auch viele Tausende umgekommen. So, nach der deutschen Besatzung genehmigt heute die Deportation. Die Deportation, und das ist sehr wichtig, wurde nicht von den Freikreuzlern durchgeführt, die also praktisch, sondern das wurde von einer konservativen Regierung. Die Regierung blieb mit Ausnahme des Ministerpräsidenten im Amt, die vor der deutschen Besatzung war. Horthy ernannte am 23. März einen neuen Regierungschef und die ungarische Administration hat voll zusammengearbeitet mit Eichmann. Eichmann selbst war überrascht, der mit einem Stab von ungefähr Maximum, sagen die Historiker, 150 Leute, die meisten Österreicher natürlich, nach Ungarn kam und er war überrascht von dem Enthusiasmus der ungarischen Behörden, die Juden zu deportieren. Und sie wurden auch binnen 9 Wochen, wurden also fast 500.000 nach Auschwitz deportiert. Davon sind ungefähr 330.000 ermordet worden. Als aber im Juli, ein Putsch, sich Juli 1944, da haben schon die Alliierten protestiert, der Vatikan hat protestiert bei Horthy und er befürchtete auch einen Putsch der Gendarmerie gegen ihn und da hat er eine treue Truppe aufziehen lassen rund um Budapest und hat verhindert die Deportation der Juden in Budapest. Stimmt auch. So, am 19. März war diese deutsche Besetzung. Ohne Mitarbeit der ungarischen Polizei, Gendarmerie und Administration hätte man nicht binnen 9 Wochen 500.000 ungarischer Staatsbürger im Frühjahr 1944 nach Auschwitz-Birkenau deportieren können. Also die ungarischen Behörden übten Druck aus, um die Deportationen zu beschleunigen. Das sehen Sie in den Werken von Gerlach und Götz Ali und Laszlo Varga, ein ungarischer Historiker. Sie sehen hier ein Bild aus seinem Auschwitz-Album, 2 jüdische Jugendliche in ungarischer Nationaltracht und mit dem gelben Stern. Die wurden dann, nachdem sie fotografiert wurden, wurden sie in die Gaskammer gebracht und umgebracht. So, ich komme schon zu 45, ich muss leider schnell gehen, weil ich dann eigentlich mehr im Detail auf das heute darüber sprechen will, aber es ist wichtig, die Geschichte zu kennen. War es eine Befreiung oder Besatzung? Die Mehrheit der Ungarn erlebte die Befreiung als Besatzung. Es gab noch einige judenfeindliche Pogrome in den Jahren nach der Befreiung. Einige dieser Pogrome wurden von der Kommunistischen Partei Ungarns provoziert. Nicht, dass sie gesagt haben, man muss Juden ermorden, aber es ging gegen Kapitalisten. Und die Kapitalisten wurden also namhaft gemacht, ein jüdischer Mühlenbesitzer. Und die Kommunistische Partei hat auch die kleinen Freikreuzler, also die kleinen Faschisten, die wurden in die Kommunistische Partei aufgenommen. Praktisch bestand die ungarische Kommunistische Partei einerseits aus kleinen Faschisten, kleinen Freikreuzlern und andererseits aus zurückkehrenden Juden, die aus den Konzentrationslagern, aus der Vertreibung zurückkehrten oder in Budapest waren. Es gab einen verordneten Antifaschismus, der von oben kam, aber in der Bevölkerung nicht eigentlich nachempfunden wurde. Und es kam also bis 1956 eine Diktatur stalinistischen Typs unter Rákosi und die Revolution 1956. Das Kadar-Regime ist also auf den Spitzen der sowjetischen Bajonette, kam die Kadar-Regierung an die Macht. Zunächst einmal wurde die Revolution unterdrückt, viele Ungarn wurden gehängt unter Kádár, also mehr wurden gehängt unter Kádár als unter Rákosi. Aber ab 1962 wurde das System sogenannt liberalisiert. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Es gab Existenzsicherheit, aber ohne politische Partizipation, Arbeitspflicht. Die Arbeitslosigkeit wurde in die Betriebe verlegt. Die Kultur war freizügiger als in der DDR und in der Tschechoslowakei. Und Privatinitiative in der Landwirtschaft hauptsächlich wurde gestattet. 19, also die Wende, blitzschnelle Einführung des Kapitalismus, keine Existenzsicherheit, jedoch politische Partizipation, Freiheit für Nazidiskurs, und zwar sind einige Leute aus der demokratischen Opposition, die in Amerika dann waren, noch vor der Wende, haben sie also Stipendien gehabt, und die kamen begeistert zurück aus Amerika und meinten, Ungarn sei wie Amerika und da braucht man das First Amendment. Jede Meinung, alle Meinungen sollen blühen, auch die Nazi-Meinungen. Und das haben sie auch dann bekommen. Die Rehabilitierung des Horthy-Regimes begann und es gab Antisemitismus in der Regierungspartei MDF. Es gab einen ungarischen Schriftsteller namens István Csurka, der voriges Jahr gestorben ist und der hat innerhalb der Partei Antisemitismus betrieben, was die Partei nicht gestört hat, aber als eine Fraktion bilden wollte, Gelder abzweigte für diese Fraktion, haben sie ihn ausgeschlossen. Er gründete dann eine Partei, die Partei des ungarischen Lebens und der Gerechtigkeit, NEEP. So, wir sehen also seit der Wende einen raschen Wechsel. Die erste Regierung MDF ist sogenannte rechte konservative Regierung. Dann kommt eine sozialistische Regierung. Also die ehemalige kommunistische Partei wurde zur sozialdemokratischen Partei unter Horn. Und die war auch 4 Jahre. Dann kommt Fidesz und Orban, die 4 Jahre regierten. Und dann eine MSP, also die sozialdemokratische liberale Koalition von 2002 bis 2010. Und 2010 ist Fidesz im Parlament mit 2/3 Mehrheit bei den Wahlen 53% zur Macht gekommen. Und jetzt ist die Frage, ob er bis 2014 oder bis 2018 regieren wird. 2006 gab es eine interne Rede des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsány, der während einer Funktionärskonferenz zugab, das Volk belogen zu haben. Das haben sie alle. Sie haben mehr in den Konsum und in die Sozialleistungen hereinströmen lassen, Anleihen aufgenommen, um ihre Wahlversprechen so halbwegs zu erfüllen. Und das war wirtschaftlich nicht rational, aber sie haben es getan. Und er hat in einer internen Rede das bestätigt. Diese interne Rede wurde dann im Fernsehen und im Radio ausgestrahlt. Es gab in der Sozialdemokratischen Partei innerparteilichen Streit. Statt Abwehr der rechten Angriffe, die Koalition zerbrach. Und die systematische Rechte und rechtsextreme Hetze führte zum Aufstieg der Jobbik-Partei. Jobbik heißt auf Ungarisch besser, aber es heißt auch auf Ungarisch Rechter. So schaut das aus. Da haben also rechtsradikale Unruhestifter gestürmt das Haus des ungarischen Fernsehens, haben das in Brand gesetzt, haben gebrandschatzt, haben Geschäfte ausgeraubt und haben auch hier, sehen Sie das, warten Sie, ich versuche mit dem Cursor, das gelingt mir nicht ganz, dieses sowjetische Denkmal geschändet. Jetzt komme ich zu dem, was jetzt in den letzten 2 Jahren geschehen ist. Einschränkung der Arbeitnehmerrechte. Entlassung ist, das sind jetzt Gesetze, die dieses Parlament durchgeführt hat. Entlassung ohne Begründung möglich. Unternehmer ersparen jährlich 16 Milliarden Forint. Kündigungszeit wird kürzer. Arbeitslosenunterstützung von 270 auf 90 Tage gekürzt. Bei 10,6% Arbeitslosigkeit. Abfertigung wurde verringert und oft zu 98% versteuert. Also über eine gewisse Grenze, aber nicht ein mittleres Einkommen. Also wenn jemand eine mittlere Abfertigung hatte, wurde auch mit 98% besteuert. Weiter Einschränkung. Probezeit von 3 auf 6 Monate verlängert. Entlassung mit sofortiger Wirkung möglich. Ohne Zustimmung des Arbeitgebers kein Betriebsrat. Streikrecht ohne Gewerkschaftszustimmung begrenzt. 5,5 Tage Arbeitswoche, Arbeitszeit verlängert ohne Überstundenzahlung. Zuschläge für Nacht- und Wochenarbeit verkürzt. Und das ist jetzt nur eine. Das ist nicht alles. Könnte noch weiter. So. Wir schauen jetzt ein wenig die Wirtschaftsentwicklung an. Das Bruttoinlandsprodukt, Sie sehen das, die 4 Visegrad-Staaten, also 3 Staaten, mit denen Ungarn vergleichbar ist. 2005 sind sie fast alle gleich. Den höchsten Entwicklungsgrad hat Tschechien und die Slowakei, also den höchsten Zuwachs. Und Polen hat weniger als Ungarn. Und Sie sehen, was kumulativ in den Jahren 2005 bis 2012, Tschechien 22%, Polen 39%, Slowakei 41% und Ungarn selbst bei 3,5%. Also die gefehlte Wirtschaftspolitik haben nicht nur diese konservative Regierung, sondern schon vor Ihnen die sozialistische Regierung hat auch ihren Beitrag dazu geleistet. Auch wenn seit 2010 mehr Studenten Medizin studieren, gibt es weniger Ärzte. 2011 haben 1419 Ärzte Dokumente angefordert, um im Ausland praktizieren zu können. 2012 waren es bis Ende September bereits 1135. 66% davon waren jünger als 40 Jahre. 25% aller in Ungarn praktizierenden Ärzte haben das Alter für die Rente 62 Jahre erreicht. Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Krise es im Gesundheitswesen in Ungarn gibt. Sie müssen sich vorstellen, wenn in den letzten 2 Jahren im Monat mehr als 100 Ärzte monatlich das Land verlassen, wohin das führt. Durchschnittslohn in Euro wiederum, das ist jetzt, im dritten Vierteljahr, also Tschechien netto 1056, Polen 759, Slowakei 811 und Ungarn wiederum ganz hinten mit 646 Euro Durchschnitt. So, es gibt aber dagegen auch Bewegung. Also Arbeitslose fordern Arbeit und Brot. Sie sehen das mit einer Tafel. Die haben einen Marsch gemacht auf Budapest. Die Arbeitslosigkeit ist 10,6%, die Inflation fast 6%, die Korruption, die es auch unter Sozialisten gegeben hat, die ist ärger denn je. Es sind in den letzten 2 Jahren, schätzt man, 200.000 Ungarn haben das Land verlassen, bei 10 Millionen. Die Geburtenrate sinkt, fast keine ausländischen Investitionen. So, und jetzt komme ich zur Ideologie. Welcher Gedanke steckt dahinter? Sagt Janosch Laser, heute Fidesz-Staatssekretär, damals war er Bürgermeister einer großen Stadt in Ostungarn, jemand, der es zu nichts gebracht hat, ist auch nichts wert. 4 Millionen Ungarn leben unter dem Existenzminimum. Der ehemalige Staatssekretär in der ersten Orban-Regierung hat also ein Interview gegeben, Quelle angegeben, wenigstens ein Drittel der Gesellschaft ist endgültig verloren, man kann sie nicht mehr zurückbringen aus dem Elend. Wir können sie praktisch abschreiben. Viktor Orban sieht die Falle, nur kann er nicht wahrheitsgemäß über die Wirklichkeit reden. Im Interesse des Verbleibens derjenigen, die eine Chance haben, wartet eine unbarmherzige Zukunft auf sie. Ganz offen gesagt, also das ist Sozialdarwinismus und das sind Leute, die eigentlich ständig betonen, dass sie Christen sind. Also meiner Meinung nach ist das keineswegs vereinbar mit christlichen Prinzipien, dass man ein Drittel der Gesellschaft, dass man sagt, die sind verloren, da braucht man gar nichts mehr machen. Ich erspare Ihnen jetzt den statistischen Teil. Wer sich interessiert, kann es dann haben. Ich komme auf das Problem der Roma und auf die Roma. Es gibt 600.000 bis 800.000. Es gibt verschiedene ethnische Gruppen auch unter den Roma. Nur rund 120.000 haben sich bei der letzten Volkszählung dazu bekannt, was man ihnen nicht verübeln kann. Nicht alle leben in solchem Elend wie da auf diesem Foto. Aber noch Anfang der 70er Jahre, noch im Kadar-Regime, lebten noch 100.000 Roma weiter als 100 Meter von einem Wasserhahn und von einer Toilette. Wenn da Fragen sind, werde ich die gerne beantworten, zu allen diesen Sachen. Roma erhalten schwerer als andere Zugang zu Bildung, Arbeit und Wohnungen. Die Gleichberechtigung ist seit 1945 und bis heute auf dem Papier garantiert, ohne ernsthafte Versuche, Probleme zu lösen. Ein linker Schriftsteller namens Moldova, ein sehr bekannter Schriftsteller in Ungarn, der auch in der DDR publiziert wurde, hat das böse Wort von der Zigeunerkriminalität 1987 geprägt. Als ob es eine ethnische Kriminalität geben würde. Also ob es eine deutsche Kriminalität, eine jüdische Kriminalität, in diesem Fall eine Roma-Kriminalität, was natürlich ein Unsinn ist. Es gibt keine Mittel, wenig gesetzliche Strukturen, nur temporäre Programme, hauptsächlich Vorzeigeprojekte, die in der Regel nur so lange liefen, wie von der EU finanziert wurde. Die Roma-Politik jetzt. Orban vereinbarte mit der Roma-Vertretung, 1000 Roma-Frauen auszubilden. 300 wurden bisher ausgebildet. Er versprach, die medizinische Untersuchung von 5000 Romni, also Roma-Frauen, bislang nicht begonnen, die ganze Sache. Das Versprechen, 20.000 neue Jobs zu verschaffen, wurde auch nicht verwirklicht. Ein Teil der Arbeitslosen kann für die Hälfte des Minimallohns bei öffentlichen Arbeiten beschäftigt werden. Die Noten wurden in den 4 Volksschulklassen wieder eingeführt, was sehr schlimm ist. Wenn ein Kind die acht Klassen nicht bis zum Alter von 15 Jahren absolviert, wird aus der Schule entlassen. In den Berufsschulen wurden, und das betrifft jetzt alle, bitte, nicht nur die Roma, aber es betrifft hauptsächlich auch die Roma, die leiden am meisten darunter. In den Berufsschulen wurden die Sprach-, Literatur- und Geschichtskurse dramatisch reduziert, so dass die Absolventen diese praktisch als Analphabeten verlassen. Fidesz-Roma-Vertreter, also es gibt die Fidesz, in der Fidesz gibt es eine Roma-Teil und es gibt einen Mann, der für Fidesz die Roma vertritt und der schweigt zu Bayers Rassismus. Sie können sich erinnern, der Mann, der die Roma für Tiere hält, der sozusagen eine Endlösung herbeiführen wollte. Jetzt komme ich auf eine Sache, die sehr schnell wollen wir die bearbeiten. Heute wird der katholische Bischof Ottokar Prohaska in den Himmel gehoben von der Kirche und von den Rechten. Der hat schon 1920 in einem deutsch-türkischen Verlag in Hamburg, Hammer Verlag, Hammerschläge, die Judenfrage in Ungarn, Sie sehen auch das Hakenkreuz, und er sieht in der Judenfrage eine Rassenfrage. Ja? Und heute gibt es einen Prohaska-Kult, überall werden seine Statuen errichtet und 2008 erklärt der damalige Vize- und heutige Vizepräsident des Parlaments, Sándor Lezsák von Fidesz, Prohaska, der Initiator des Numerus Clausus-Gesetzes, Sie können sich erinnern, wo das jüdische Studenten nicht mehr studieren konnten, wollte nur die kosmopolitisch-parasitäre Schicht zurückdrängen. Das Zitat. Und wer ist diese kosmopolitisch-parasitäre Schicht? Das weiß ein jeder Ungar, wer da gemeint ist. Ist Fidesz eine völkische Partei? So im Ganzen kann man das nicht sagen. Aber sie wurde als liberale, antiklerikale Partei gegründet, regierte 1998 bis 2002 als rechtsnationalistische, proklerikale Partei. Orban, seine Familie und engsten Freunde wurden, nachdem er Ministerpräsident war, sehr reich. Dazu ist auch zu sagen, in Ungarn, wenn Von 20 Forint, die für Wahlwerbung die Parteien ausgeben, sind 19 Forint kommen vom Schwarzen, aus schwarzen Geldern. Und nur ein Forint ist legal. Und so ist die Korruption schon unter den Sozialisten und auch schon unter MDF gab es diese Korruption. Aber die Korruption wurde sehr groß. Und diese Leute haben auch einen Weg gefunden, wie man die Staatskasse ausrauben kann. Wenn dann eine Frage kommt, werde ich das ein wenig mehr im Detail schildern. Wie ich schon gezeigt habe, Orban führt einen Klassenkampf von oben nach unten. Das ist gnadenlos. Das heißt, die Leute, die arm sind, denen muss man nehmen und man muss denen, die reich sind, muss man geben. Er behauptet, das im Interesse der Mittelschichten zu tun. Das ist einfach unwahr. Die Mittelschichten stürzen heute dank dieser Wirtschaftspolitik auch in die Armut herunter. Die liberale Demokratie wird abgeschafft. Verfassungsänderung, vielfach. Die Kompetenzen des Verfassungsgerichtes wurden eingeschränkt. Es darf nicht über finanzielle Fragen entscheiden. Es wurde ein Schauprozess Schukorow vorbereitet. Da geht es um einen Grundstücktausch, der nicht getätigt wurde. Und sie haben versucht, den Regierungschef, den sozialistischen, anzuscherzen. Das geht nicht. Sie haben andere Leute in Untersuchungshaft, in mehrmonatige Untersuchungshaft genommen. Und jetzt versuchen, einen Schauprozess durchzuführen. Anfang 1911 haben sie international bekannte Philosophen beschuldigt, Gelder zu unterschlagen zu haben. 2012 wurde das von der Staatsanwaltschaft niedergeschlagen. Es gibt keinen Grund dafür. Der Chef des Rechnungshofes wurde gleich für 12 Jahre, die Chefin der Medien, Zensurbehörde, die auch die größte Arbeitgeberin für Journalisten und Journalistinnen ist, wurde für 9 Jahre ernannt. Beamte und Journalisten aus politischen Gründen entlassen, nicht wenige. Wir haben schon in der neuen Verfassung eine massive Geschichtsfälschung. Und zwar trotz Proteste auch Historiker. Wir datieren die Wiedererstellung der am 19. März 1944 verlorenen staatlichen Selbstbestimmung unseres Vaterlandes auf den 2. Mai 1990, die konstituierende Sitzung der ersten frei gewählten Volksvertretung. Ist natürlich ein Unsinn. Als ob diese Jahre von 1944 bis 1990 Ungarn nicht verantwortlich wären oder als ob es keine ungarische Gesellschaft gegeben hätte. Aber das ist ihre Geschichtsfälschung. Sie haben einen Hang zur Politik der Symbole. Da ist eine neue Garde fürs Parlament mit neuer Uniform. Dafür gibt es Millionen von Forint. Dafür ist ihnen kein Geld zu schade. Und hier sehen Sie die Krone. Und Sie haben das auch in der Verfassung etabliert. Wir halten die Errungenschaft unserer historischen Verfassung und die heilige Krone in Ehren, die die verfassungsmäßige staatliche Kontinuität Ungarns und die Einheit der Nation verkörpert. Also nicht die Basis der Demokratie ist ihnen wichtig, sondern irgendeine Krone, die auch nicht einmal die Krone von Heiligen Stefan ist, weil er hat um das Jahrtausend gelebt und die Krone ist nachweislich eine byzantische aus dem Jahr 1300, aber geschenkt. Ich erzähle Ihnen jetzt schon was, wir kommen schon näher. Der Pro-Orban-Friedensmarsch, der von Bayer mitorganisiert wurde. Sie erinnern sich, der rassistische, antisemitische Journalist hat das organisiert. Mehr als 100.000 Teilnehmer, antisemitische Transparente wurden hochgehalten. Die Organisatoren, da ist ein Fehler, Joel Bayer, der Milliardär Gábor Szélés und András Bencsik, Chefredakteur der rechtsextremen Wochenzeitung, Magyar Demokrata. So schaut das aus. Wir werden keine Kolonie sein. Also hier haben Sie Bayer, warten Sie, das ist Bayer, hoppa, ich gehe schon zunächst, na, hoppa, müssen zurückgehen. Dann haben Sie hier Transparente der Pro-Orban, USA, EU, go home, und natürlich mit dem Davidstern, und EU ist gleich USSR, also verrückter geht es ja nicht. Die EU ist also die Sowjetunion. Es ist Man glaubt, man hätte es mit Geistesgestörten zu tun. Nein, das ist die konservative Regierungspartei, die Schwesterpartei der CDU, CSU, die so etwas machen. Ja? Und das ist sehr ärgerlich. Und das wird ihren Schwesterparteien auf den Kopf fallen, wenn sie nicht rechtzeitig sich distanzieren von dieser Sache. So, das wurde auch hochgehalten, dieses Plakat. Hands off Hungary, EU, der IWF, also die Internationale Währungsbehörde, und die EU soll aus dem Ostungarn gehen, der gelbe Stern und der rote Stern, ja? Dann gibt es natürlich diesen Mummenschatz. Sie versuchen dort anzuschließen, wo Horthy aufgehört hat. Der WTS Irene wurde also für die nicht-jüdischen Kriegsteilnehmer gestiftet, 1992 zugelassen. Stojai, der Regierungschef, der für die Judendeportationen mitverantwortlich war, wurde von Horthy in diesen Orden aufgenommen. Und hier bei einem Ball der WTS sammeln sie Geld, um eine Reiterstatue von Horthy in Budapest zu errichten. Horthy-Ehrungen, das alles im letzten Jahr. Eine Horthy-Statue aus Holz und eine Horthy-Tafel in der Schule, wo er gelernt hat, in der Brezen. Jetzt komme ich zur rechtsextremen Partei, die ist eine Partei des faschistischen Stils. Nationalismus mit Rassismus und Revisionismus verknüpft. Paranoider Antisemitismus, Befürwortung der Ungleichheit, kleinbürgerlich geprägte völkische Gesinnungsgemeinschaft, stark im schwach entwickelten Nordosten Ungarns, blieb in Budapest hinter einer grünen Partei zurück. Trotz gerichtlichem Verbot marschieren sie weiter. Hier zum Beispiel sind sie zur deutschen Botschaft, Sie sehen das Bild hier, da sind sie zur deutschen Botschaft marschiert mit einem Transparent, nieder mit dem Holocaust-Dogma. Man muss zur Ehre der deutschen Diplomaten sagen, niemand hat mit ihnen, hat sie empfangen, niemand hat mit ihnen gesprochen. Hier sehen Sie wiederum eine Garde, die pfeilkreuzähnliche Armbänder trägt. Alles geduldet. Allerdings wurde das auch von den Sozialisten geduldet. Ja? Also das war so Teil der Meinungsfreiheit. Jobbik-Demonstration vor der israelischen Botschaft, das ist jetzt im November. Israel ist im Hass Welterster, Bank plus Dank ist Israel. Und dann haben wir hier auch so eine Garde, so eine Libetja. Da sagt ihr Anführer im August 2011, werden wir es wagen, einen elenden, lausigen Juden niederzuschießen in einer Versammlung, Massenversammlung. Mehrere aus der versammelten Meute antworteten mit Ja, das werden wir. Und da erhielten dafür Beifall. Die ungarische Polizei begann zwar den Vorfall zu untersuchen, stellte die Ermittlungen Anfang April 2012 aber wieder ein. Im Fall von Bayer wurde der angezeigt und binnen einem Tag hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Also Rassismus darf frei, man darf frei eigentlich die Roma als Tiere benennen und man darf eigentlich eine Art Endlösung verlangen in Ungarn. Niemand hindert sie. Ich muss sagen, es ist kein lustiges Thema, das ich da vortrage und für mich auch. Im Parlament heuer ein Jobbik-Abgeordneter, der die Ritualmordlegende aufwärmt. Aber jetzt, das ist wiederum die Regierungspartei. Die Regierungspartei versucht einen Mann, der große Sympathie mit Goebbels gehabt hat, wie wir sehen, aber der schon Abgeordneter im Parlament war, 42, und weg mit den Brunnenvergiftern, diese Auffassung, diese abgewirtschaftete liberale jüdische Tradition, die auch viele gutgläubige Ungarn infiziert hat, diese versteckte Propaganda muss aus dem ungarischen Leben verschwinden, sagt er im November 42 im ungarischen Parlament. Hier wird er mit Ehren Ungarn empfing den letztes Jahr mit Ehren, das ist die Wache des Parlaments, und der Vorsitzende des Parlaments, Fidesz, Willem also auch, der Willem in Rumänien ehrenhaft begraben, die Rumänen natürlich erlauben das nicht, aber hier war dieser Josef Nieu, der perfekt Deutsch konnte, er war ein ehemaliger katholischer Pfarrer, der dann geheiratet hat, interessanter Typ, und der über Goebbels schrieb, dieser Stolz des deutschen Volkes und der deutschen Jugend ist nicht nur ein großer, sondern auch ein guter Mensch, den man nicht nur lieben muss, sondern der es auch verdient, geliebt zu werden. Und Quer, den Sie hier sehen, sagt, vor dem großen Poster der Sekla Apostel am 27. Mai bei der Gedenkfeier in Rumänien, zum Sieg auserwählt ist das Volk, das einen Sohn hat, vor dessen Asche man sogar Angst hat. Also es ist unglaublich. Hier sehen Sie ungarische Geistliche, Sie sehen die vier, Sie sehen Unitarier Bischof, katholischer Pfarrer, reformierter Pfarrer, evangelische Pfarrerin. Eine Schande ist das. So, Antisemitismus im Mainstream. Der Staats-TV strahlt einen Film über Albert Wasch, antisemitischer Schriftsteller, Pfeilkreuzler und Träger des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse aus. Wasch, Nieu und Tormey, drei antisemitische Schriftsteller, wurden im Mai in den nationalen Lehrplan genommen. Wasch ist in Ungarn mit 53 Statuen und Gedenktafeln geehrt. In Budapest wurde ein Platz nach ihm benannt. Aber jetzt kommen wir zum Regierungschef. Und das ist natürlich die tolle völkische Rede. Also, er redet in der Mitte Ungarns im September, Ende September und sagt Folgendes. Der Turul, das ist ein mythischer Vogel, sucht nach dem Adler. Da wird eine Statue so eines Turuls. Ist ein Urbild, das Urbild der Ungarn. Wir werden in es hineingeboren, so wie wir in unsere Sprache und Geschichte hineingeboren werden. Und ich will nicht das ganze Zitat, es hört sich auf Ungarisch noch schlechter an als in Deutsch. Ehrlich. So. Orbans Rede über den Turul. Jetzt ist auch wichtig zu wissen, Turul war eine antisemitische Studentenvereinigung 1920 und sie kam heraus mit diesem Plakat. Der Großkapitalist, Jude, der marxistische Arbeiterführer, Jude, der Chefredakteur in der Kontistraße und die sozialdemokratische Tageszeitung, galizischer Jude. Und du hörst noch auf die jüdische Volksstimme, kämpfe mit uns gegen sie, Turul. Und das ist die reine Tradition, das versteht man in Ungarn. Im Ausland kann man das irgendwie weg erklären, aber in Ungarn ist das für alle verständlich. Diese Turul, die existierte bis Ende des Krieges. Und heute tun Skinheads sich mit dem Turul-Vogel und mit dem Schwert tätowieren. Sie sehen hier. Ich habe so ein Bild gebracht. Und jetzt haben wir den Jörg Becker, der Vorsitzende der Kunstakademie. Das ist eine Kunstakademie, die ab heuer, also ab 2013, Milliarden Forint verteilt. Und jeder, der da Mitglied wird, bekommt eine Ehrenpension von 150.000 Forint. Das dürften sein ungefähr, kann ich sagen, etwas über 500 Euro. Das ist viel Geld in Ungarn. Und er sagte in einem Interview, das ist jetzt erst vor ein paar Wochen, wir müssen davon ausgehen, dass das Ausland sogar Jörg Konrad, ein bedeutender ungarischer Schriftsteller, für den Ungarn hält, unabhängig davon, was er sagt. Also ein ungarischer Schriftsteller, in diesem Fall ein Jude, aber sie haben das auch gesagt über nicht-jüdische Schriftsteller. Wer über Ungarn schlecht redet, ist kein Ungar. Also so versteht, das ist vieles. Das sind nicht die Jobbik. Das ist die Regierungspartei. Und er sagt auch ganz klar, befragt über Trennung von Staat und Kirche, ich pfeife auf so eine moderne Demokratie, denn die ist weder modern noch Demokratie. Allerdings gab es eine Demonstration von Künstlern, die dagegen demonstriert haben, Achtung, Kulturputsch. Das gibt es auch. Das muss man auch sehen. Es gibt auch in Ungarn Leute, die den Mut haben, dagegen aufzutreten. So, da haben wir jetzt wiederum Marton Gyöngyösi, den Jobbik-Abgeordneten, stellvertretender Vorsitzender der Außenpolitischen Kommission des Parlaments, der forderte, angesichts des Nahostkonflikts sei es an der Zeit, Menschen mit jüdischer Abstammung, die hier leben, insbesondere im ungarischen Parlament und in der ungarischen Regierung zu zählen. Diese stellten ein nationales Sicherheitsrisiko dar. Die Staatsanwaltschaft eröffnet deswegen kein Verfahren. So, es gibt eine antifaschistische Demonstration gegen Jobbik. Interessanterweise hat dazu eine christliche evangelikale Gemeinde aufgerufen und die haben die meisten Leute auf die Straße gebracht. Interessant. So, Ungarn, und das ist jetzt, ich komme schon zum Ende, weil ich will Ihnen ja die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ungarn ist ein Paradies für Neonazi, die bewaffnete Übungen abhalten. Und da kommen auch deutsche und österreichische Neonazi und können dort frei ihre Übungen mit Waffen abhalten. Ja? So, jetzt aber gibt es eine neue Entwicklung. Bis jetzt waren die Studenten in der Mehrheit, haben sie nach rechts tendiert. Als man anfing, die Subventionen für die Hochschulen und für die Universitäten radikal zu beschränken, haben sie sich geeinigt, die Studenten haben ein 6-Punkte-Programm, haben sie hier aufgestellt, und sie haben sehr witzige Transparente. Wenn ihr uns nicht studieren lässt, wird das Land voll sein mit Dummköpfen. Braucht ihr Konkurrenz an die Regierung? Ja, finde ich sehr witzig. Das nächste ist auch witzig. Wir schreiben Geschichte, ihr fälscht sie. Ich denke, daher bin ich ein Problem, auch nicht schlecht. Cogito ergo sum wird hier paraphrasiert von Descartes, ist doch auch gut. Transparente der Studentendemo, wem gehört unsere Zukunft? Keine Studiengebühren, Viktor Orban, Autokratie, da waren schon Tausende, das war im Dezember voriges Jahr. Und heuer haben sie aufgefordert, die Studenten, die Regierungsmitglieder zu kommen. Aber Orban ist lieber nach Zürich gefahren, zu einer Gala der FIFA, und hat auch geschwiegen zu dem Bayer-Artikel. Da lässt er sich fotografieren mit Depardieu. Er schreibt auch für FIFA-Strafe wegen antisemitischer Ausschreitung. Das muss ich erzählen. Im August folgenden Jahr gab es ein Freundschaftsfußballspiel Israel-Ungarn. Und eine Gruppe von ungarischen Antisemiten, Rechtsextremisten, die haben während der israelischen Hymne ihren Rücken gekehrt und haben laute im Chor gerufen, dreckige Juden. Und die FIFA hat sie jetzt mustergültig bestraft. Das ungarisch-rumänische Match wird vor geschlossenem Stadion gespielt im März und sie mussten eine Strafe von ungefähr 28.000 Euro bezahlen. Ungarn wird ein Problemfall für Europa und für die Kirchen. Rechts sehen Sie Viktor Orban mit Wilfried Martens, Präsident der Europäischen Volkspartei. Darüber habe ich gesprochen. Und Viktor Orban mit Papst Benedikt. Ich habe meine Zeit nicht überzogen. Ich habe in 55 Minuten versucht, ohne Anekdoten, diese Geschichte so gut wie ich konnte zu erzählen. Und bin natürlich gespannt auf Ihre Fragen. Diskussionsbeiträge, bitteschön. Ja, erstmal vielen Dank für das Erinnern.